Lektion 6, Hörtext 1, Aufgabe 1. Hören Sie ein Gespräch zwischen Dozentin und Studentin. Hallo. Guten Tag. Ich möchte mich gern für Ihr Seminar anmelden. Ja, für welches? Ich habe verschiedene Seminare. Oh, Entschuldigung, natürlich. Für Landeskunde. Mhm. Dazu hätte ich zuerst mal eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass im Vorlesungsverzeichnis ein anderer Raum und eine andere Zeit steht als bei Ihnen an der Tür. Ja? Wann findet das denn statt? Das ist eigentlich wie immer am Dienstagnachmittag um 17 Uhr. Ah gut, dann kann ich doch kommen. Und wo ist das? Da sind wir, warten Sie mal, da sind wir in P101. Was muss ich denn machen, um einen Schein zu bekommen? Ja, das ist ein besonderes Seminar. Da bekommen Sie Ihren Schein vor allem über eine Projektarbeit. Mhm. Ja, also Sie arbeiten in einer Arbeitsgruppe ein Projekt zur Landeskunde aus. Das stellen wir dann ins Internet und dann können Lehrkräfte und Deutschlernende auf der ganzen Welt damit arbeiten. Das kann man dann entweder im Netz bearbeiten oder man kann es ausdrucken und ganz normal im Kurs verwenden. Mhm. Sie könnten sich ja mal ein paar Beispiele in meiner Homepage ansehen. Dann sehen Sie, was es schon gibt, also wie lange das sein darf etc. Das Thema für Ihr Projekt müssen Sie sich selbst in der Arbeitsgruppe suchen. Zum Beispiel zu Festen in Deutschland oder wir hatten mal ein Projekt zur Architektur. Das entscheiden Sie, nicht ich. Bekommt man dann darauf eine gemeinsame Note? Ja, aber Ihre Gesamtnote besteht aus dem Projekt und aus einem kleinen Referat. Das ist dann Ihre individuelle Leistung. Das ist nicht viel, nur jeweils ein Aufsatz, ein Artikel, den Sie lesen, zum Beispiel über Deutschlandbilder oder über Literatur in der Landeskunde. Sie müssen das Referat auch nicht schriftlich ausarbeiten. Wichtig ist, dass Sie sich in Ihrer Arbeitsgruppe absprechen und möglichst ganz verschiedene Referate halten, damit Sie dann auch Kenntnisse in vielen verschiedenen Bereichen haben. Was für Themen gibt es denn für diese Referate? Kann ich da... Da kann ich im Moment, ab nächster Woche hängt an der Tür eine Liste mit allen Terminen und mit allen Themen für Referate. Wenn Sie möchten, können Sie sich dann dort eintragen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Zeit ich im nächsten Semester habe. Das hört sich jetzt eher so an, als würde das relativ viel, oder? Ja, also das müssen Sie schon einkalkulieren, dass das Seminar einfach wirklich viel Zeit braucht, weil Sie sich zum Beispiel mit Ihrer Projektgruppe auch außerhalb der Seminarzeit treffen müssen. Das Seminar ist ja übrigens im Vorlesungsverzeichnis auch mit 3 Stunden, nicht mit 2 angekündigt. Aber Sie müssen bedenken, dafür haben Sie danach auch dann eine schöne Internetpublikation. Ja, das klingt gut. Hm. Soll man eigentlich was für die erste Stunde vorbereiten, außer der Vorauslektüre? Nee, also das ist nicht nötig. Aber bitte lesen Sie sich mal die Seminarunterlagen durch. Hier, ich gebe Ihnen mal einen Seminarplan mit und auf der 2. Seite sehen Sie auch Vorschläge für die Projektgruppen, also für mögliche Themen. Versuchen Sie einfach mal ein paar konkrete Ideen für Projekte zu finden. Denken Sie dran, es muss vor allem für ausländische Lernende interessant sein, nicht für Sie. Und Sie könnten sich auch mal den Handapparat ansehen, da finden Sie alle wichtigen Basisbücher zu unserem Seminar. Und wo ist der? Der steht unten im 1. Stock in der Institutsbibliothek, wenn man reinkommt, gleich links vorne. Mhm. Da steht auch ein ganzes Regal mit praktischen Materialien zur Landeskunde. Ja, okay. Das. Soll ich Sie dann eintragen? Oder haben Sie sonst noch Fragen? Nein, danke. Ich glaube, das wäre es jetzt. Ich habe da noch ein Problem. Ich erfahre erst am Semesteranfang, ob ich noch einen Platz in dem Oberseminar in meinem Hauptfach bekomme. Ja. Da müsste ich dann auf alle Fälle hin. Ja, ist klar. Ich würde Ihr Seminar dann erst im nächsten Semester machen, geht das? Ja, sicher. Aber dann wäre es mir schon lieber, wenn Sie sich erst anmelden, wenn Sie definitiv wissen, ob es klappt, okay? Also es gibt auf alle Fälle einen Platz, das ist dann nicht das Problem. Ja, das ist gut, danke. Ja gut, dann... Dann sehen wir also uns am Semesteranfang, ne? Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.